Franzi, wie gut kennst du denn alte Kinderlieder? Also, kennst du das da? Na na na na na na na na na na na. Nee. Nee. Okay, dann weißt du nicht, was dich heute erwartet. Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Karl ist Geologe, der beim Arbeiten gern ein Liedchen auf den Lippen hat, aber normalerweise eher, wenn niemand zuhört. Und ich bin Astrophysikerin, die derzeit Intervalle lernt, indem sie versucht, Lieder zu singen. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Heute mit der Ausgabe 131 und das heißt, dass ich dir heute eine Geschichte mitgebracht habe. Wahrscheinlich thematisch passend zu dem genannten Kinderlied, das ich nicht erkannt habe. Das ist möglich. Verrätst du mir das Kinderlied oder? Später. Okay, dann bin ich gespannt. Genau, meine Geschichte fängt im Juni 1986 an. Und denn da gibt es einen besonderen wissenschaftlichen Moment. In gewisser Weise ist es ein Heureka-Moment, also so ein Moment, in dem eine Forscherin oder ein Forscher ausruft, jetzt habe ich es endlich verstanden, jetzt ergibt alles Sinn. Aha. Nachdem dieser Mensch sich über Monate oder Jahre die Haare gerauft hat, also das ist die Idee eines Heureka-Moments. Dieses Problem, um das es heute geht, das wissenschaftliche Problem, das ist aber viel älter als ein paar Jahre. Denn Generationen von Forschern raufen sich da bereits die Haare darüber. Es gibt etliche Hypothesen, die mögliche Erklärungen liefern könnten. Manche sind im Rennen eher weiter vorn. Sie gelten als wahrscheinlichere Lösungen. Andere sind vielleicht nicht esoterisch, weil hier geht es schon um harte Naturwissenschaft. Aber manche dieser Hypothesen sind eher weiter abgeschlagen, gelten als unwahrscheinlich. Und nur eine kleine Minderheit der Forschergemeinde glaubt an sie, weil sie schon sehr unwahrscheinlich klingen. Hm? Und im Juni 1986, da kommt es schließlich zum genannten Heureka-Moment, als sich ein großes wissenschaftliches Problem, wie wir heute sagen können, ein für alle Mal klärt. Das ist immer gut. Und zwar auf eine Art und Weise, die die meisten beteiligten Forscher gar nicht für möglich gehalten haben. Und einer von ihnen, das ist ein Forscher namens H.J. Melyosh von der University of Arizona, der sagt damals zum Beispiel: Es erfordert keine Magie, keine besonderen Bitten, kein zusätzliches Herumspielen und keinen göttlichen Trick. Es funktioniert einfach. Für Melyosh war vor allem überraschend, wie das Ganze vonstatten geht, denn dieses große wissenschaftliche Rätsel wird nicht etwa gelöst, indem eine der, sagen wir, drei führenden Hypothesen bestätigt wird. Die Hypothese, die jetzt auf einen Schlag von einer großen Mehrheit der Wissenschaftler akzeptiert wird, galt nämlich kurz vorher noch als völlig abseitig. Oh. Aber gerade diese abseitige Theorie ist plötzlich quasi über Nacht oder sagen wir binnen weniger Jahre in der gesamten wissenschaftlichen Community akzeptiert. Und ein Forscher wird zitiert in der New York Times dazu und da sagt er das Folgende: Diese eine Erklärung ist wirklich der einzige verbleibende Kandidat. Es gibt einen Konsens, der stärker ist, als ich das jemals gesehen habe. Aha. Und Franzi, du klingst so, als hast du gerade noch gar keine Idee, worum es geht. Also es würde helfen, wenn du das Kinderlied erkannt hättest. Oh. Komm mal, sing's doch mal mit Text vor, nicht nur summen hier, das ist eh schummeln. Top? Ja, okay. Guter Mond, du gehst so stille. Ah, okay, okay, okay. Es geht darum, was uns diesen wunderbaren guten Mond beschert hat. Genau. Ah, okay. Die wissenschaftliche Frage, die sich im Juni 1986 klärt, ist: Wie ist der Mond entstanden? Und Franzi, du kannst das sicher kurz runterbeten, ne? Wie der Mond entstanden ist, was wir heute denken und glauben, was stimmt. Ja, soll ich? Gerne. Es geht da. Aber nur kurz vorher, das Lied kenne ich tatsächlich nicht. Ja, es ist nicht, der Mond ist aufgegangen, das kennen alle, aber ich finde es fast noch ein bisschen schöner. Ja, aber nee, meine Eltern haben mir keine Lieder vorgesungen. Tja, also wie ist der Mond entstanden? Diese Hypothese besagt, dass ein in etwa Mars großer Protoplanet, den man im Rückblick den Namen Theia verpasst hat, in die Erde gerumpelt ist, dabei verschmolzen ist, mit der Erde aufgeschmolzen hat und dass dabei der gesamte Schnodder und bla etc. pp., was dabei aufgewirbelt worden ist, dann sich zu unserem Erdmond zusammengeballt hat und dass der Grund ist dieses Ereignis, warum die Erde einen für ihre Größe unverhältnismäßig großen Mond hat. Sehr gut. Da ist schon ganz viel drin, was ich heute noch im Detail erzählen möchte. Da bin ich gespannt. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was das nun war, was man rausgefunden hat, um auf einmal diese Hypothese zum Leading Candidate zu erheben. Genau. Nee, diese Geschichte wollte ich mal erzählen, weil ja, es gab einige Hörer, die das immer mal über die Jahre angefragt haben. Und eigentlich hat es mich auch selber interessiert, ja, da mal im Detail reinzugucken. Cool. Diese Frage, wie Sterne, Planeten und Monde entstanden sind, ist in der Wissenschaft schon eine etwas ältere oder sagen wir zumindest in dem Zug, in dem Astronomen im Sonnensystem immer mehr Objekte fanden, neue Planeten, Asteroiden und Kometen und eben auch Monde, stellte sich die Frage, wie die alle dorthin gekommen sind, wo sie sich heute befinden. Und am Anfang war das natürlich eine große und offene Frage, aber gerade im 19. Jahrhundert fiel den Astronomen etwas auf. Wenn man sich nämlich unseren Mond anschaut, der uns so natürlich abendlich vom Himmel entgegen lächelt, dann ist daran etwas merkwürdig. Und du hast es auch schon gesagt, denn unser guter alter Mond ist relativ zur Erde einfach ziemlich groß. Ich habe mal ein paar Vergleichsmonde mitgebracht, zum Beispiel der Phobos, der größte Mond des Mars, wobei der ist wirklich sehr klein. Der macht von der Masse her ein 10.000.000% der Marsmasse aus. Aber bei den Gasriesen ist es nicht besser, also oder nicht viel besser zumindest. Ganymed, der größte Mond des Jupiters, hat die Masse von einem 1000stel%. Ganymed ist zwar ziemlich groß, aber Jupiter natürlich auch. Der Titan, der größte Mond des Saturn, hat immerhin schon ein 100stel% der Masse. Also der Masse vom Saturn, muss man immer dazu sagen, weil ne, dann verglichen mit der Erdmasse wäre es dann natürlich mehr oder verglichen mit unserem Erdmond. Richtig, genau. Immer im Vergleich zu dem Planeten jeweils. Triton ist der größte Mond des Neptun und dessen Anteil ist auch ein 100stel%, also ähnlich wie beim Titan und dem Saturn. Aber wie gesagt, bei der Erde ist es viel, viel mehr. Da ist es nämlich 1,2%. Ne? Also wirklich ein Vielfaches relativ. Die Frage lautet aber eben, woher hat die Erde diesen vergleichsweise riesengroßen Mond? Und eine der ersten Ideen, wo unser Mond herkommt, kam von einem Mann namens George Darwin. Bekannt, verwandt mit Charles Darwin? Genau, der Name ist nicht ohne Grund klingend, denn George wird 1845 als fünftes Kind von Charles Darwin und seiner Frau Emma geboren. Ja. Als junger Erwachsener tritt George zwar nicht völlig in die Fußstapfen seines Vaters, also er bleibt zum Beispiel der Biologie komplett fern. Stattdessen interessiert er sich für Mathematik und Astronomie und darüber kommt er auch mit der Geologie in Kontakt. Und das ist vielleicht auch so eine Parallele zu Charles, der ja auch viele Gedanken sich über die Geologie gemacht hat. Mhm. Genauer beschäftigt sich George Darwin mit einem Feld, das wir heute als Geophysik bezeichnen. George denkt über die Gesetze der Mechanik in der Physik nach und wie diese auf die Körper des Sonnensystems wirken und speziell auch auf die Erde. Und der Mond etwa bewirkt ja durch seine stetige Umkreisung der Erde Kräfte in den Ozean, erhebt sie und verursacht dadurch Ebbe und Flut. Und weniger auffällig wirkt diese Kraft natürlich auch auf die feste Erde. Und das bedeutet aber auch, dass der Mond beständig Energie auf die Erde überträgt. Und da Energie nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik erhalten bleiben muss, verliert der Mond durch diese ständige Gezeitenreibung eben auch etwas, nämlich Rotationsenergie. Und das führt dazu, dass der Mond sich beständig von der Erde entfernt. Das tut er sehr langsam. über geologische Zeiträume, aber er tut es. Und das heißt im Umkehrschluss, wenn der Mond sich von der Erde entfernt, muss er ja rückwärts gedacht früher viel näher dran gewesen sein. Und das führt direkt zur Hypothese von George Darwin, wie der Mond entstanden sein könnte. Darwin hatte folgende Idee. Vielleicht drehte sich die Erde in ihrer Jungzeit vor vielen Jahrmillionen viel, viel, viel schneller als heute. Und wenn so ein Körper rotiert, dann wirkt er besonders entlang seines Äquators eine nach außen gerichtete Fliehkraft. Und wenn die Oberfläche des Planeten, also der jungen Erde in dem Fall, gar nicht fest wäre, sondern mit Magma bedeckt wäre, dann könnte sich bei ausreichend schneller Rotation nicht nur ein Flutberg bilden, ne, wie heute in den Ozeanen der Meere, sondern eben so ein ganzer Blob, so eine Blase aus Magma könnte sich von der Erde lösen, abspalten, gemächlich ins All driften, dort erstarren und dann ein hübsches Mondgesicht ausbilden. So ähnlich wie, ich weiß nicht, ich bei diesen ganzen Fliehkraft etc. pp-Geschichten habe ich immer so eine drehende Tonscheibe im Kopf. Das könnte man damit alles super nachbauen. Oh, wenn du irgendwie einen Blob mit richtig schönem, weichem Ton nimmst, den auf eine Drehscheibe setzt und dann einfach mal so richtig schön schnell, was dann passiert. Dann so, hui. Genau, mit dem Unterschied, dass es nur eine Scheibe ist, aber ist trotzdem eigentlich ganz gut. Ja? Aber die Tonscheibe, die ein bisschen zu schnell angedreht wird oder der Ton ist ein bisschen zu feucht angemacht und dann blum, fliegt es irgendwo hin. Ja. Don't do this at home. Oder doch. Und also als Physiker würde ich es, Physiker würden das, glaube ich, zu Hause probieren. Ja, diese Vorstellung klingt vielleicht ein bisschen spekulativ und die Erde. Also ich habe es nicht nachgerechnet oder versucht rauszufinden, aber die Erde hätte sich dafür mit absurdem Tempo drehen müssen, so viel kann man, glaube ich, sagen. Aber was Darwins Idee aus heutiger Sicht interessant macht, dieser Entstehungsweg würde bedeuten, dass beide Himmelskörper, also Erde und Mond, aus einem identischen Urmaterial bestehen. Mhm. Und diesen Gedanken, Franzi, den müssen wir für später im Hinterkopf behalten. Ja. Und später ist hier das richtige Stichwort, denn George Darwin formuliert seine Hypothese im Jahr 1879. Aber es gibt viele weitere Hypothesen, die über die folgenden 100 Jahre formuliert werden. Alle stehen in gewisser Weise auch für die Zeiten, in denen über sie nachgedacht wurde. 1925 zum Beispiel. Apropos, ich werde heute viele Namen erwähnen, du musst dir die aber nicht merken. Also die werde ich nicht abfragen am Ende. Danke dir. Die genauen Jahreszeiten bitte. Auch nicht, genau. Zahlen und Namen sind Schall und Rauch. Also 1925 sagt zum Beispiel der österreichische Geologe Otto Ampferer, diese Abspaltung, wie Darwin sie vorgeschlagen hat, könnte ja vielleicht auch die Ursache für die Kontinentaldrift sein. Also die Bewegung kontinentaler Massen, die Alfred Wegener kurz zuvor postuliert hatte. Also eine weitere Hypothese, die verknüpft ist mit Darwins Idee. Seit den 1950er Jahren versteht man langsam, wie Planetensysteme wirklich entstehen, nämlich aus einer Staub- und Gaswolke. Also das ist jetzt the very big picture, ne? Aber erstmal diese Idee, es gibt eine Staub- und Gaswolke, in deren Zentrum sich der Stern dann befindet, der dann irgendwann zündet, seine Kernfusion, während sich einzelne Planeten ihre Bahn in dieser Scheibe rundherum quasi freiräumen. Entsprechend verstehen Forschende auch den normalen Weg, wie die großen Monde zumindest an den Gasriesen entstehen, nämlich überwiegend aus den Resten dieser Wolke, die diese Planeten noch umkreist haben. Das heißt, logisch wäre es zu glauben, der Mond der Erde ist auch ein Überbleibsel dieser Gaswolke, die in der Nähe der Erde noch vorhanden war. Ja gut, womit man dann aber keine Erklärung hätte, warum zum Beispiel der Mars so zwei kleine Monde hat und die Erde so einen großen. Genau, es ist sicher nicht der einzige Weg, ne? Und am Mars geht man ja davon aus, dass die eingefangen wurden. Aber das ist eine eigene Geschichte. Aber so oder so, das ist auf jeden Fall diese gemeinsame Entstehung aus der Urwolke, ist auf jeden Fall eine weitere Hypothese, die da hinzukommt. Aber es gibt auch noch viel abstrusere Hypothesen. Zum Beispiel ist da die Idee, dass sich eine Art natürlicher Atomreaktor an der Grenze des inneren Erdkerns bildet und dieser dann kritisch wird und eine gewaltige natürliche nukleare Explosion, so wie eine Atombombe im Erdinnern, die Erde aufreißt und quasi von innen das Material für den Mond gebiert und ins All schleudert. Gab es diese Hypothese nach dem Zweiten Weltkrieg von Kernphysikerinnen und Physikern rein zufällig? Oh, ich müsste noch mal nachgucken, ja, von wann die, ja, kommt. Das klingt echt so, wenn du alles, wenn du eine Axt hast, ist alles ein Wald sozusagen. So, okay. Das ist auf jeden Fall eine Hypothese des Atomzeitalters. Ich meine, so abstrus das klingt, zumindest in der Erdkruste gab es ja eben in der Zeit des Präkambriums diesen natürlichen Atomreaktor, nämlich den Naturreaktor von Oklo, von dem ich dir in Folge 78 erzählt habe. Aber so etwas eben nicht weniger 100 Meter groß, irgendwo ganz oben in der Erdkruste, in der Nähe der Oberfläche, sondern viel gewaltiger, so im Erdkern zu vermuten, wo eine Explosion den halben Planeten zerreißt, ist sicher eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, das wäre die Option natürliche Atombombe, wenn auch sehr, sehr spekulativ. Ja, klingt so. Genau, machen wir mal weiter. Also es gibt natürlich auch die Idee, dass der Mond, unser Mond vielleicht ursprünglich ein Körper des Planetensystems war, haben wir gerade schon drüber gesprochen, der ist schlicht einfach dann ins schwere Feld der Erde geraten und ja, hat dann angefangen, die Erde zu umkreisen. Also die Erde hätte ihn eingefangen, einfach. Genau. Okay, und dann wären es aber zwei separate Himmelskörper, ne? Also nichts gemeinsame Entstehung, ja. Genau. Und selbstverständlich gibt es dann auch noch diese Idee, quasi eine Modifikation des eingewanderten Mondes, nämlich, dass sich ein Körper nicht einfach nur herangewanzt hat, so ganz, ganz vorsichtig und dann irgendwann in einen Orbit eingetreten ist, sondern dass es einen sehr, sehr großen kosmischen Auffahrunfall gegeben hat. Eben, dass die Erde von einem recht großen Geschoss getroffen wird, dabei ziemlich viel Material in die Umgebung geschleudert wird, das sich dann mit der Zeit irgendwie zum Mond zusammenballt. Und diese Hypothese, diese Giant Impact Hypothesis, wird sie genannt, die wird auch schon relativ früh aufgestellt. Nämlich macht das im Jahr 1946 der kanadische Geologe Reginald Daly. Daly war so ein klassischer Feld-, Wald- und Wiesengeologe. Das bedeutet, der war sehr viel unterwegs, hat die Gesteinsschichten des kanadischen Hinterlands geologisch kartiert und hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, viele kleine Details gemacht, aber auch über das große Bild. Zum Beispiel war Daly auch schon in den 20er Jahren ein früher Anhänger der Kontinentaldrift-Hypothese von Alfred Wegener. Oh wow, da wird er sicher nicht sehr populär gemacht haben, ja, mit unseren Kollegen. Definitiv, in Nordamerika war das ja damals noch ein rotes Tuch. Aber zwischendurch hatte Daly offenbar auch Zeit, sich mal Gedanken über den Mond zu machen. Und eben 1946 schreibt er dann in einer Studie über eine interessante Parallele von Erde und Mond. Nämlich liegt die mittlere Dichte des Erdmantels bei 3345 Kilogramm pro Kubikmeter. Diese Dichte kann man zum Beispiel über vulkanische Erstarrungsgesteine bestimmen. Und die mittlere Dichte des Mondes, die kann man über astronomische Messungen bestimmen. Und die liegt bei 3350. Ne? Also 3345 versus 3350. Diese Werte sind fast identisch. Der Unterschied liegt bei gerade mal 0,2%. Das könnte Zufall sein. Aber die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das, dass es Zufall ist? Und daher glaubt Daly, vielleicht ist einmal das Gestein der Erde bei einem großen Einschlag aufgeschmolzen und ins All geschleudert worden, weshalb sich heute auf dem Mond und im Erdmantel ein Material mit identischer Dichte befindet. Zusätzlich bringt Daly noch ein paar andere Argumente, zum Beispiel starke Hinweise darauf, dass fast die gesamte Oberfläche des Mondes vulkanischen Ursprungs ist, was dafür spricht, dass er früher sehr heiß gewesen sein muss. Ein weiteres Argument ist die gebundene Rotation des Mondes um die Erde. Also ein Umlauf dauert genauso lange wie die Eigenrotation des Mondes, meine ich. Also der Mond dreht sich ja auch um seine Achse, aber er braucht genauso lange wie einen kompletten Umlauf um die Erde. Und genau dadurch weist er uns immer nur sein Mondgesicht zu und die Rückseite ist von der Erde niemals zu sehen. Und um so eine gebundene Rotation zu erreichen, müsste nach Dellys Argumentation die Gezeitenkraft früher deutlich stärker gewesen sein, um ihn ausreichend abzubremsen. Und er müsste somit auch früher viel näher an der Erde gewesen sein. Das hatte ja schon George Darwin auch festgestellt. Und deswegen ist es ja plausibel, dass diese Lava oder was auch immer bei dem Einschlag ins All geraten ist, eben dorthin in die Nähe der Erde geschleudert worden ist. Reginald Daly ist allerdings auch klar, dass seine Giant Impact Hypothesis nur eine von sehr vielen ist, denn in der Danksagung am Ende des Papers steht der schöne Satz: Der Autor möchte Professor Russell seinen besonderen Dank aussprechen, der ihn aus mehr als einer Sackgasse im Labyrinth der Spekulation herausgeführt hat. Oh, das ist nett. Liest sich überhaupt sehr schön, dieses Paper. Also es ist ein richtiges Prosa-Paper mit so schöner Sprache, also wie man es heute gar nicht schreiben würde. Professor Russell ist der Astronom Henry Norris Russell, der vom Hertzsprung-Russell-Diagramm. Und dieses Eingeständnis ist hier, also Daly sagt schon, er hat zwar aus Sackgassen herausgefunden, aber im Labyrinth der Spekulationen steckt er ja eigentlich die ganze Zeit. Ne? Also das kann man rauslesen. Und damit müssen wir diese Hypothese vom großen Einschlag erstmal hinter uns lassen und uns noch mit einem anderen Thema auseinandersetzen. Das Problem lautet: Warum ist es eigentlich so schwer, die Entstehung des Mondes zu erklären? Und da sind erstmal die Punkte, die ich schon erwähnt habe. Also der Mond ist ungewöhnlich groß relativ zur Erde. Der Mond umkreist die Erde in gebundener Rotation. Er entfernt sich über geologische Zeiträume langsam von ihr. Aber es gibt noch ein paar andere Punkte, die man berücksichtigen muss und die so eine Hypothese erklären muss. Da ist einmal der Drehimpuls des Gesamtsystems Erde-Mond. Was genau bedeutet das? Also im All dreht sich alles um alles irgendwie, also nicht alles um alles, aber alles dreht sich irgendwie. Und um die Rotation von einem Körper zu verändern, muss Energie aufgewendet werden. Bei Erde und Mond ist es sinnvoll, den Drehimpuls, also die Energie, die in ihrer Rotation steckt, zusammenzurechnen. Denn beide gehören ja irgendwie zusammen heute. Und Erde und Mond haben gemeinsam den größten Drehimpuls aller terrestrischen Planeten, also unter Merkur, Venus und Mars. Gut, wobei Venus und Mars, ja, Merkur und Venus haben gar keine Monde. Haben keine Monde, genau. Venus dreht sich zum Beispiel extrem langsam um ihre Achse. Ne? Also da ist. Dauert dann taglich 283 Tage. Da war doch irgendwas, ja. Genau, also Tag und Jahr sind in einer ähnlichen Größenordnung von der Länge her. Aber genau, die Frage ist, ist das irgendwie was Besonderes? Ne? Es sind natürlich auch nur vier Planeten, kleine Stichprobe, aber trotzdem fällt die Erde da auch raus, zusammen mit dem Mond. Bahnmechanisch gibt es noch eine weitere Besonderheit, die erklärt werden müsste, nämlich ist das die Rotationsachse des Mondes, also in welchem Winkel die gedachte Verbindungslinie zwischen geografischem Nord- und Südpol gegenüber der Ekliptik steht. Und die Ekliptik ist ja die Ebene, die durch den Umlauf um die Sonne aufgespannt wird. Und diese Bahnneigung zur Ekliptik liegt beim Mond bei 5,1 Grad, die Bahnneigung der Erde sogar bei 23 Grad. Die Ursache für unsere Jahreszeiten. Und eine, also es ist unterschiedlich bei Erde und Mond, aber sie weichen auf jeden Fall ab. Und eine Schlussfolgerung ist daraus: Wären Erde und Mond einfach ruhig nebeneinander aus dem Urnebel gewachsen, dann müssten sie beide eine Bahnneigung von Null haben. Dann dürften wir keine Jahreszeiten haben und Erde und Mond müssten eigentlich, ihre Rotationsakten müssten senkrecht auf den. Ich habe jetzt eine fiese Frage, das musst du auch nicht sagen. Was ist denn die Neigung der Rotationsachsen von den anderen terrestrischen Planeten? Anders. Nee, die Venus walzt sich doch. Nee, oder ist das Uranus, der sich da so rumwalzt? Weil ich meine, Uranus okay, ist wenn, völlig gekippt, genau. Aber wenn man nur die terrestrischen, oder ich gebe mich auch nur mit dem Mars zufrieden, das ist auch okay. Wie schaut es denn bei dem aus? Wikipedia. Ich habe halt lauter gemeine Fragen. 1,8 Grad. Also es ist was, aber es ist wenig. Sehr viel kleiner. Ja. Aber also wenn ich jetzt schon dabei bin, Venus hat eine Bahnneigung von 3,3. Bisschen mehr, aber auch, ja, geht schon Richtung Mond, ne? Und Merkur schlägt er mir jetzt direkt vor, hat eine Bahnneigung, wo ist sie? Und 7 Grad. Okay, also alles sehr viel weniger als die Erde, ja. Zumindest weniger als die Erde, genau. Ja, also diese gemeinsame, ungestörte Entstehung im Urnebel scheidet aus. Ne? Ist die Frage, was hinterher noch passiert ist. Ne? Also das kann natürlich kippen aus verschiedensten Gründen. Und deswegen ist das alles nicht so konklusiv. Also nicht, man weiß noch nicht so richtig, was man daraus machen soll. Es passt nicht so richtig zusammen irgendwie. Ja. Genau. Ja, und jetzt passiert etwas, was alles verändert. Und du hast wahrscheinlich auch schon drauf gewartet. Das Kinderlied oder 1986? Ach so, die Mondlandung. Genau. Ah, okay. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Ah, der klingt immer so positiv, finde ich, dieser Countdown-Sprecher, ich finde das super schön. Die gute alte Zeit der Raumfahrt. Also 1969 starten erstmals Menschen zum Mond und es gibt auch Raumsonden aus den USA und aus der Sowjetunion, die zum Mond fliegen. Und wenn man jetzt diesen gesamten Zeitraum seither betrachtet, in den letzten Jahren gab es ja auch noch einige Missionen aus China, die sehr intensiv am Mond gearbeitet haben. Und diese ganzen Missionen tun verschiedene Dinge. Einmal haben sie geophysikalische Messungen an der Oberfläche gemacht. Ich mag das eigentlich in dem Zusammenhang nicht, das Wort, weil das griechische Wort Geo bedeutet Erde. Also man müsste eigentlich selenophysikalische Messungen sagen. Oh geil, das klingt viel cooler. Oder? Selenophysikalische, oh nice. Genau, also Seleno für den Mond. Hervorheben möchte ich hier die seismischen Messungen. Die Apollo-Astronauten haben Seismometer installiert auf der Mondoberfläche, die dann schwache Erdbeben im Mond vermessen haben. Und das auch noch lange, nachdem die Astronauten schon wieder abgeflogen waren. Und diese Messungen erlaubten erstmals, den inneren Aufbau des Mondes zu vermessen. Und dabei trat etwas Kurioses zutage, denn das Mondinnere ist etwas merkwürdig. Der Mond besitzt zwar wie die Erde eine Kruste und einen Mantel aus Silikatgestein und dann noch einen Kern, der mutmaßlich aus dichteren Metallen besteht, aber dieser Mondkern ist winzig klein verglichen mit der Erde. Die Erde hat nämlich einen Kern, der macht stolze 55% ihres Durchmessers aus. Der Mondkern dagegen erreicht gerade mal ein Viertel des Monddurchmessers. Ja gut, ketzerisch könnte ich dann sagen, so, warum ist das ungewöhnlich? Ich kann ja auch nicht, ich weiß ja auch nicht, wie groß die oder wie dicht die Kerne sind von den anderen, ich sag jetzt mal, größeren Monden, von den Gasriesen zum Beispiel. Also bei denen, wo man annehmen könnte, die könnten einen Kern haben. Das ist richtig, aber wenn wir uns jetzt nur Erde und Mond angucken, sagt das ja schon was über die Entstehung aus. Ja. Weil wenn Erde und Mond einfach nebeneinander friedlich aus der gleichen Urwolke gewachsen wären, dann müssten sie ja grob das gleiche Materialgemisch aufgesammelt haben und damit müssten sie einen ähnlich großen Anteil schwerer Metalle aufgesaugt haben, die dann ihre heutigen Kerne gebildet hätten. Okay. Ja. Ne? Ja. Dann gibt es noch ein anderes Ergebnis der Mondlandungen und das ist noch kurioser. Und zwar steckt diese Erkenntnis in dem, was die Astronauten und später auch Raumsonden zur Erde zurückgebracht haben. Und das sind natürlich die Mondgesteine. Dieses Gestein wurde für alles Mögliche verwendet, als Ausstellungsstück in Museen, als Geschenk an andere Staaten und es wurde sogar versteigert. Davon habe ich dir in meiner allerersten Geschichte erzählt, AstroGeo 42, das wertvollste Material der Welt. Aber der Großteil des gesammelten Mondgesteins ging tatsächlich dahin, wo es hingehört, nämlich in Labore, wo es untersucht wurde. Und dieses Gestein, aus dem quasi die gesamte Mondoberfläche besteht, ist ein Basalt. Das sagst du jetzt so bedeutungsschwanger. Basalt. Wie als Nicht-Geologe, das ist so, ja, schön, Basalt, prima. Aber es hat irgendwas mit Vulkanen zu tun, und dass es mal geschmolzen war, oder? Genau, Basalt ist ein, wie der Geologe sagt, vulkanisches Ergussgestein. Also schlicht Lava, die einmal ausgeflossen und dann erstarrt ist. Ja, also sag doch einfach kalte Lava. Kalte Lava, Basalt, also. Genau. Basalt ist auf der Basalt auf der Erde entsteht vor allem an mittelozeanischen Rücken, also an den Spalten Vulkanen in der Tiefe der Ozeane, an denen sich die ozeanische Erdkruste weitet und Lava aus dem Erdmantel nach oben tritt. Basalt ist per se überhaupt kein ungewöhnliches Gestein, also es existiert auch auf anderen Planeten wie dem Mars oder auf Asteroiden, aber der Basalt auf dem Mond ist nicht ein bisschen ähnlich zur Erde. Er ist identisch. Und schon in den 1970er Jahren wird ein chemischer Fingerabdruck nämlich vom Mondbasalt genommen. Und man schaut sich dafür an, was für Sauerstoffisotope im Basalt stecken. Und diese Sauerstoffisotope kann man schon damals sehr genau messen. Und sie sollten auf jedem Körper des Sonnensystems, der irgendwo anders entstanden ist, in dieser Urwolke leicht unterschiedlich sein. Ist das das Verhältnis O16, O18, was man sich da anschaut? Oder? Ich glaube, man guckt sich sogar noch mehr Isotope an. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist quasi ein Fingerabdruck. Ne? Es gibt verschiedene Isotope von jedem Element und hier guckt man sich halt den Sauerstoff an. Und dass das so ist, also dass es zwischen verschiedenen Himmelskörpern verschiedene Sauerstoffsignaturen gibt, das weiß man von Meteoriten, denn die kommen ja meist aus unterschiedlichen Zonen des Sonnensystems und die haben in der Tat unterschiedliche Sauerstoffsignaturen. Mhm. Und eben nicht so auf dem Mond, denn der Fingerabdruck des Mondbasalts ist quasi identisch mit dem Erdmantel. Und was genau heißt quasi identisch? Also das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Zum Beispiel gibt es, also es gibt so einen Durchschnittswert, wie sich das zwischen verschiedenen Meteoriten und auch der Erde unterscheidet. Da gibt es so eine gewisse Spannbreite und im Mittel liegt dieser Unterschied irgendwo bei 7 Promille. Das ist jetzt einfach ein Wert, um einen Wert zu haben. Ja. Aber die Signatur von Erde und Mond unterscheidet sich nur um 0,01 Promille. Oh. Also viel, viel weniger. Und deswegen war man damals überzeugt, dass die Basalte des Erdmantels und des Mondes identisch sind. Und was bedeutet das jetzt? Also dieser Befund wirkt wie so ein Sieb für die verschiedenen Entstehungshypothesen, die da plötzlich nicht mehr durchpassen, weil man das Sieb so eingestellt hat, dass da einiges hängen bleibt. Und da kann man jetzt einige Hypothesen ausschließen. Nämlich kann man sagen, der Mond wurde nicht eingefangen. Also er ist kein Objekt, das irgendwo fernab entstanden ist und nur sanft ins schwere Feld der Erde geglitten ist. Denn dann hätte der Mond eine abweichende Isotopensignatur, wie eigentlich auch alle Meteoriten, die man so findet. Der Mond hat sich auch nicht frei nach George Darwin durch zu viel Fliehkraft abgespalten. Denn dann würde die Zusammensetzung der Basalte zwar identisch sein, also das würde passen, aber der Mond dürfte eigentlich überhaupt keinen Eisenkern haben. Ah ja, stimmt, wenn er nur aus dem Magna-Schnodder von oben von der Erde kam dann, und das Eisen schon im Kern war zu dem Zeitpunkt in der Erde, klar, dann kann das nicht sein, ja. Genau. Dann kann man aber auch noch sagen, Erde und Mond sind auch nicht nebeneinander aus der Urwolke entstanden, denn dann müsste man erwarten, dass beide einen anteilig gleich großen Eisenkern besitzen müssten, ne? Das hatte ich schon erwähnt. Und außerdem, noch ein weiterer Punkt, sollte das Mondgestein in diesem Fall identisch zur durchschnittlichen chemischen Zusammensetzung der Erde sein und nicht nur zur Zusammensetzung des Erdmantels. Ah. Das ist, klingt jetzt so nach Korinthenkackerei. Nee, aber das ist ja. Aber es ist wichtig, ne? Also der Mantel ist ja nur ein Teil der Erde, also das, was zwischen der Kruste und dem Kern liegt. Und dass das Mondgestein gerade ihm so ähnlich ist, deutet darauf hin, dass er genau aus diesem Mantelgestein gebildet wurde. Oder dass Mond und Erdmantel aus einem gemeinsamen Reservoir gebildet wurden. Ne? Das ist halt die Frage, was die Ursache ist. Ja, und dann wäre eben da noch diese Hypothese von Reginald Daly übrig, aus dem Jahr 1946, also diese Giant Impact Hypothesis. Und all diese Befunde der Mondlandungen, die trudeln natürlich nicht gleichzeitig ein, sondern so über ein ganzes Jahrzehnt. Ne, da wird immer mehr geforscht und man versteht immer mehr. Und so grob zwischen 1970 und 1980, während dieser Zeit verschiebt sich langsam der wissenschaftliche Konsens. Und damit kehren wir an den Anfang meiner Geschichte zurück. Wie sich der wissenschaftliche Konsens verschiebt, lässt sich nämlich direkt in der wissenschaftlichen Literatur verfolgen. 1974 gibt es schon mal so eine Konferenz zur Entstehung des Mondes und da spielt diese Giant Impact Hypothesis überhaupt noch keine Rolle. Echt nicht? Ja, da gibt's so eine Umfrage. Die Forschenden teilen sich in Lager auf, auch einigermaßen gleichmäßig, die eben diese unterschiedlichen Entstehungswege favorisieren. Erst 2 Jahre später, 1976, schreiben dann 2 Astrophysiker, als der Cameron und William Ward, einen Aufsatz. Und darin greifen sie nun diese Idee von Reginald Daly erstmals wieder auf. Also die lag einfach jetzt 2 Jahrzehnte lang in den Bibliotheken und in den Schubladen, ohne dass man überhaupt so richtig sich damit beschäftigt hat. Ja. Und diese 2 Astrophysiker, die berechnen da 76 im Detail, was Daly vorgeschlagen hat und eben jetzt auf der Basis von diesen neuen geophysikalischen und chemischen Daten. Und die 2 sagen, es gab einen Einschlag, aber eben nicht irgendeinen, sondern eben diesen marsgroßen Planet, also den bringen die hier ins Spiel, der mit der Protoerde kollidiert ist. Und dieser Zusammenstoß, sagen sie, die 2, war so gewaltig, dass nicht nur der Impaktor, also Theia, dieser einschlagende marsgroße Planet, sondern auch die äußeren Schalen der Erde verdampft sind, also ihre Kruste und ihr Mantel, und lediglich der Eisenkern unversehrt bleibt. Diese verdampften Gesteine werden ins All geschleudert, ein Teil verschwindet auf Nimmerwiedersehen, ein weiterer Teil fällt zurück auf die Erde, aber ein größerer Teil bleibt eben über die Schwerkraft an die Erde gebunden und in der Nähe. Und diese sammeln sich jenseits der sogenannten Roche-Grenze, also dem Bereich, wo sie gerade nicht mehr durch die Schwerkraft zum Absinken gezwungen werden können. Das ist ungefähr 3 Erdradien von der Erde entfernt. Und da bildet sich so eine Scheibe aus heißem Gas, aus Schmelztröpfchen und schließlich Staub, die, wie die Forscher schreiben, Zitat, ziemlich schnell den Mond formen würden. Und damit, Franzi, ist das bis heute akzeptierte Entstehungsmodell für den Mond in der Welt, und es schlägt tatsächlich ein wie ein marsgroßer Planet. Es tut mir leid. Das war wieder so ein Karlauer. Oh, ein Karlauer, pass auf. Denn einige Jahre später gibt es wieder eine große Konferenz zur Entstehung des Mondes, und da findet eine neue Umfrage statt, welches Modell wird befürwortet, und da zeigt sich, es ist zwar kein echter Heureka-Moment, weil das ganze Prüfen und Nachrechnen und Grübeln schon ein paar Jahre gedauert hat, also sagen wir besser eine kurze Heureka-Phase vielleicht, aber auf dieser Konferenz im Jahr 86 gibt es keinen Zweifel mehr. Fast alle Astrophysiker und Geologen sind überzeugt und sie schwenken auf die Giant Impact Hypothesis ein. Und es ist nun auch klar, die Erde wurde von einem marsgroßen Planeten getroffen. Ein Planet, der später den Namen Theia erhalten wird. Und Theia übrigens ist in der griechischen Mythologie einer der Titanen, also eine Göttermutter. Und zwar die Mutter von Selene, der Göttin des Mondes. Ah, interesting. Weil in Hades 2, was ich gerade mehrmals durchgespielt habe, ist Selene auch eine Titanin. Ja, ha. Huh. Tja, das ist aber falsch. Aber die Titanen nicht alles Kinder von Gaia? Also das wäre dann die Erde. Ja. Das ist irgendwie auch komisch. Aber dann passt es ja auch wieder. Passt wieder, ne? Eigentlich schon. Also die alten Griechen, ne? Die, also, Ich bin aber noch nicht ganz am Ende, weil diese Konferenz, die hat auf Hawaii stattgefunden, die ist ja heute fast auf den Tag 40 Jahre her. Aha. Und die Frage ist, stimmt denn der Claim, den ich bisher gemacht habe, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist? Franzi, was denkst du? Nein. Wenn ein Journalist eine Ja-Nein-Frage stellt. Dann solltest du nie eine Ja-Nein-Frage stellen, wo du denkst, dass die Antwort Nein ist. Nein, ich weiß nur, wenn ich auch über, auch schon noch vor ein paar Jahren irgendwie darüber berichtet habe oder auch über Details von dieser Giant Impact Hypothesis, dass es jedes Mal noch sehr betont wurde, dass es eine Hypothese ist. Ja. Und daraus schließe ich messerscharf, dass es da doch noch einige Faktoren gibt oder, genau. Oder so. Da hast du im Prinzip recht, ne? Also das, was ich bis jetzt erzählt habe, also gerade diese vielen Hypothesen, die es gab, bis zur Mondlandung. Diese ganzen anderen Hypothesen, die sind wirklich quasi alle ausgeschlossen. Und es ist nur der große Einschlag übrig geblieben in dieser Liste. Aber es passiert nach wie vor sehr viel. Also es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Wir dürfen darüber berichten, wenn mal wieder irgendwo ein Nature Paper erschienen ist. Und es sieht erstmal auf den ersten Blick gut aus. Man kann zum Beispiel auch diese ganzen Bahnparameter eigentlich ganz gut erklären mit dem Einschlag, die geneigte Rotationsachse von Erde und Mond, der hohe Drehimpuls, das kann man alles ganz gut erklären. Auch der viel kleinere Kern des Mondes kann man erklären, denn vermutlich besaß er, dieser einschlagende Planet, einen Kern. Der aber natürlich viel kleiner ist als der Erdkern, beziehungsweise der Kern der Protoerde. Und der Kern von Theia, der sank zu größeren Teilen wahrscheinlich in den Erdkern ab. Aber ein Teil davon ist halt auch wieder rausgeschleudert worden und im Erdorbit gelandet. Und das bildete wahrscheinlich den Kern des neuen Mondes. Was ich ganz spannend finde, es gibt ein Paper, ich weiß nicht, ob du darüber berichtet hast, aus dem Jahr 2023. Da hat ein Forscherteam in Nature berichtet von zwei Zonen, die ganz am Grund des Erdmantels liegen. Du lachst. Ja, genau. Nein, ich kann mich nicht erinnern, ob ich darüber berichtet hat, aber I know. Also von daher ist es genau. Geil. Ja. Das ist ein super, super schönes Paper eigentlich. Diese Zonen, die hat man nachgewiesen mit seismischen Messungen, also mit Erdbeben, die da durchlaufen, die an die Oberfläche kommen. Und in diesen Zonen bewegen sich die seismischen Wellen etwas langsamer. Und das bedeutet, dass das Mantelgestein dort etwas dichter ist als das umgebende Mantelgestein. Und das Forscherteam hat den großen Einschlag von Theia mit einem sehr aufwendigen Rechenmodell in einem Supercomputer nachgestellt und dabei festgestellt, dass diese dichteren Gesteine die Reste des Mantels von Theia sein könnten. Also vermutlich war Theias Mantel einfach per se etwas dichter als der Mantel der Protoerde. Und dieser kleine Teil, der nicht verdampft ist, ist gemeinsam mit Theias Eisenkern in die Erde abgesunken. Und ihr Mantel ist schließlich am Rand des Eisenkerns der Erde hängen geblieben. Also wie kann ich mir das vorstellen? Also der Teil des Kerns von Theia, der nicht als Kern des Mondes übrig geblieben ist, der ist in den Erdkern hinabgesunken und hat sich da mit dem vereinigt. Aha. Und ansonsten gibt es noch zwei Blobs am unteren Erdmantel, die sich noch nicht mit dem restlichen Erdmantel durchmischt haben und die, also was dieses Paper sagt, dass das dann der Mantel, also Teil des Mantels von Theia sein. Genau. Richtig? Ja. Aber na ja, gut, darum ging es in dem Paper wahrscheinlich nicht, aber der Ex-Theia-Kern und der Erdkern, die hätten sich komplett durchmischt. Also am Erdkern der Erde heutzutage könnte ich sowas nicht mehr finden. Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Oh Gott, ich stell heute lauter lästige Fragen. Das ist okay. das war auch ein lästiges Thema. Also das ist schon echt? Harter Tobak, ja. Ja, also da geht's halt ganz schnell in die Geophysik runter und ja, so Simulationsmodelle und so. Ja. Ist nicht so ohne. Ja. Ja, aber genau. Das Paper erinnere ich mich. Ich fand das auch. Ja, also ich finde die Vorstellung auf jeden Fall cool. Ne? Wir wissen es natürlich nicht, ne? Wir können da nicht runterreisen, aber es ist eine nette Vorstellung, dass da noch ein bisschen was von Theia hängt, was sich nicht komplett zerlegt hat und da jetzt rumdümpelt im Erdmantel. Ja, der letzte Punkt, oder was ja hier quasi der Auslöser war, diese Sauerstoffisotope, kann man wirklich erklären, nämlich, dass bei diesem Einschlag aus Theia und dem Erdmantel ein gemeinsames Stoffgemisch entstanden ist, das sich gleichzeitig als neuer Erdmantel gebildet hat, weil die Erde ist ja auch größtenteils aufgeschmolzen bei diesem Einschlag. Also der Erdmantel hat sich dadurch gebildet und der Mond, und deswegen war einfach das Ausgangsmaterial quasi identisch. Also es spricht wirklich viel für diese Hypothese, aber eben das heißt nicht, dass jetzt alles ohne Probleme und Widersprüche ist, weil das wäre auch ja langweilig. Und der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Ja. Und das hängt auch damit zusammen, oder das können wir heute so sagen, weil man über die Jahre ja nicht aufgehört hat zu messen. Laborgeräte werden besser und genauer. Man hat immer mal wieder, ich glaube, vor wenigen Jahren mal wieder angefangen, 50 Jahre nach der ersten Mondlandung auch Proben, die quasi in Storage waren, die man überhaupt nicht mal angefasst hat, nachdem man sie vom Mond bekommen hat, jetzt mal mit neuestem Gerät zu analysieren. Und relativ schnell fiel dabei auf, also jetzt nicht nur vor ein paar Jahren, sondern schon über die letzten Jahrzehnte, Der Erdmantel ähnelt vielleicht den Basalten des Mondes. Ich habe gerade immer gesagt, ist quasi identisch, ne? In allen Aspekten sind sich die Gesteine aber nicht ähnlich. Ein Problem, also eine Abweichung ist, dass Mondgestein sehr wenig volatile sind, also so flüchtige Stoffe. Das sind sowas wie Edelgase, wie Argon, aber auch Wasser, Kohlendioxid, Ammoniak. Die sind auf dem Mond irgendwie verloren gegangen, während sie im Erdmantel stecken. Ein weiterer Unterschied ist Eisen. Das kommt im Mondgestein viel weniger häufig vor als im Erdmantel. Dann gibt es noch ein paar andere Isotopensignaturen, die man sich angeguckt hat, neben Sauerstoff. Und gerade bei ein paar eher exotischen Metallen wie Zink, Silber und Cadmium, also die sind auch in der Erde sehr, sehr selten und auf dem Mond genauso. Aber wenn man sich deren Isotopensignaturen anguckt, im Erdmantel und in den Basalten des Mondes, dann stimmt überhaupt nicht überein. Reden wir hier eigentlich über den ganzen Erdmantel oder von der Erde oder über den oberen Teil oder über den unteren Teil? Und dann ist noch eine weitere gemeine Frage meinerseits, wie findet man das denn vom Mond raus? Weil ich meine, ja, die Apollo-Astronauten haben Mondgestein mitgenommen, aber selbst wenn ich nur ein bisschen anbohre, dann bin ich immer noch in der Kruste. Wo kriege ich denn Mondgestein aus dem Mantel her? Also wie kann ich da was über die Isotopenzusammensetzung rausfinden? Also der Trick auf der Erde ist, dass man sich die Basalte anguckt, die aus dem Erdmantel kommen durch Vulkane. Richtig, die gibt es aber auf dem Mond nicht. Oder suche ich dann einfach irgendeinen Trumm, was vor Milliarden von Jahren rausgeholt? Die gibt es auf dem Mond auch. Also die sind auf dem Mond viel älter, aber die gibt es auf dem Mond. Also die Mare, ne? Also das Mondgesicht quasi, diese großen rundlichen Becken, das sind eigentlich alte Einschlagsbecken, die nach der Mondentstehung entstanden sind, aber die geben ja trotzdem schon so grob die Chemie des Mondinneren wieder, weil da einfach Lava ausgeflossen ist. Also da ist man sich relativ sicher, dass das hauptsächlich Mondmaterial ist. Es gibt aber auch Gesteine, die man in Hochländern auf dem Mond gewonnen hat. Es gibt auch Meteoriten vom Mond, wo man nicht hundertprozentig sicher ist, wo sie herkommt, aber man hat schon relativ viele Orte auf dem Mond beproben können darüber. Da ist man sich schon sehr sicher, dass man da so eine mittlere Zusammensetzung hat. Ja, Lieschen Müller, mir denkt sich ja trotzdem, ich meine, bei der Erde, ja, Mantelgestein, das kann auch Milliarden, naja, eher nicht, aber Mantelgestein wird ja immer wieder nachgeliefert, wenn ich das heutzutage untersuche und auf dem Mond, ne, außer ich, weiß ich nicht, wenn es dann irgendwie schon, weiß ich, Milliarden von Jahren da oben rumdümpelt, I don't know. Aber ja, also wenn du aus Versehen einen Stein, der auf die Mondoberfläche gefallen ist, da so messen würdest, dann würdest du an der Stelle ja was anderes messen. Und dadurch, dass man auf dem Mond aber 20, 30, 40 verschiedene Stellen und mit Meteoriten wahrscheinlich noch viel mehr beprobt hat, sieht man ja, dass diese Sauerstoffsignatur quasi überall identisch ist. Und das spricht dafür, dass es mondeigenes Material ist. Ja, nee, dass es mondeigenes Material ist, das glaube ich schon gut und gerne. Aber ich denke mir halt so, okay, wenn ich jetzt auf der Erde Mantelgestein untersuche, was durch Vulkane hochbefördert worden ist, dann ist es ja in den letzten, weiß ich nicht, das kann ja auch relativ frisch an die Oberfläche gelangt sein. So, und beim Mond ist es ja nicht unbedingt der Fall. Ne, dass das halt schon seit Milliarden von Jahren nach oben befördert worden ist und da rumliegt und jetzt nicht aus dem Mantel kommt, wie vor 2 Millionen Jahren, sage ich mal so. Also die Sorge des Geologen ist Alteration, also dass es irgendeine Art von Verwitterung gibt. Das passiert auf dem Mond natürlich ohne Wasser richtig. Nicht so viel, aber es passiert schon auch. Ne? Also du hast dann irgendwie Mikrometeoriten, deswegen ist dieser Regolith ja auch so fein, dieser Mondstaub. Aber du kannst ja auf dem Mond auch einfach mal dir ein festes Gesteinsteil suchen und da mal reinbohren und eine Probe nehmen. Und das hat man auch gemacht. Also, das stimmt schon, aber ich meine, die Apollo-Astronauten, die halt die Probe genommen haben und die mitgebracht haben, die waren ja hauptsächlich in Äquatornähe unterwegs. Und die chinesische Mission, die einzige andere nennenswerte Menge mitgebracht hat, die hat von der Rückseite des Mondes, ja, von der Rückseite des Mondes hat die doch Gesteine entnommen. Ja. So, und das war total ähnlich. Sind die auch in Äquatornähe gelandet oder war das? Also sollte ja keinen Unterschied machen wahrscheinlich, aber trotzdem. Ja, also wie gesagt, es gibt noch die Meteoriten. Also ja, die Mondlandungen haben einen gewissen Bias und das ist auch ein Problem. Aber es gibt auch noch die Meteoriten und die sind ja wahrscheinlich stochastisch verteilt über den Mond irgendwie. Ne? Also die kommen jetzt nicht nur vom Äquator, das ist nicht so wahrscheinlich. Ja. Ja, müssen wir glauben, soweit. Okay, nein, ich glaub's einfach. vielleicht kann ich da auch nochmal was nachtragen fürs Geplänkel. Aber ich hatte ja gesagt, ne, es gibt da verschiedene Signaturen und für manche Metalle weichen die recht stark ab, genauso wie der Anteil von Eisen. Und Geophysiker und Geochemiker stehen eben jetzt vor der Aufgabe, so einen gemeinsamen Ursprung von Erde und Mond durch einen gewaltigen Einschlag zu erklären, aber dabei diese kleineren Abweichungen nicht zu ignorieren und für die halt auch noch eine gute Erklärung zu finden. Also es ist sozusagen so eine Feinabstimmung dieser großen Hypothese, die schon sehr wahrscheinlich aussieht. Ja. Und diese Herausforderung besteht in gewisser Weise bis heute. Ich habe da so ein Review-Paper von 2024 gelesen und da stand der schöne Satz drin, es gibt nicht das eine dynamische Modell, das allen geochemischen und geophysikalischen Eigenschaften des Mondes gerecht wird. Also es gibt sozusagen immer mal ein Modell, was das so ein bisschen im Detail Dinge erklärt. Also zum Beispiel, keine Ahnung, exotische Metalle und deren Verteilung. Aber dann müsste man noch irgendwie andere Sachen mit erschlagen und das kriegt man noch nicht hin. Aber es gibt tatsächlich einen Haufen Ideen. Und um diese verschiedenen abweichenden Messwerte noch zu erklären. Und da geht es, wie gesagt, nicht um den großen Einschlag, der ist gesetzt, sondern vor allen Dingen um das, was nachher passiert ist. Und das ist so ein bisschen die Krux und das, was wissenschaftlich herausfordernd ist. Denn was passiert, wenn zwei Planeten aufeinander prallen? Das ist ein äußerst dynamischer Prozess. Also es gibt so ein, gelinde gesagt, ich muss noch nicht mal einen Karlauer anwenden, um das deutlich zu machen. Badums. Also das vormals feste Gestein wird auf bis zu 10.000 Grad erhitzt, also sozusagen doppelt so heiß wie die, doppelt so viel Celsius, wie die Oberfläche der Sonne heiß ist. Es verdampfen Billionen Tonnen Gestein. Danach könnte sich um die Erde so ein Ring gebildet haben, wie am Saturn, in denen das Material sich zuerst so zu kleineren und dann größeren Brocken verklumpt hat. Vielleicht, also es gibt ein Paper, da wird spekuliert, dass sich vielleicht sogar zwei Monde erstmal gebildet haben, die dann halt mit der Zeit auch nach außen gewandert sind. Und je weiter sie sich von der Erde entfernt haben, umso mehr sind sie in die Schwerkraftwirkung der Sonne gekommen, die ja dann auch irgendwann Einfluss hat. Ne? Da gibt es diese Lagrange-Punkte und so. Und irgendwann ist einer der beiden vielleicht in einen instabileren Bereich gekommen und dann sind diese zwei Monde noch zusammengestoßen und haben dann erst den heutigen Mond gebildet. Auch eine Hypothese. Was weißt du zufällig, was diese Hypothese erklären soll? Weil das klingt für mich also needlessly komplex. Ja. Ja, ich meine, das ist das Problem, ne? Wenn man Details raussuchen muss, dann geht man in deutlich höhere Komplexität und das wird dann schnell unschön, ne? Und ja, die Frage also ist es so, unschön, okay, richtig oder falsch? Ist das ein Kriterium? Ne? Das ist ja auch so eine Frage in der Physik, glaube ich, ne? Ist Schönheit da gut oder schlecht? Aber ja, also das ist so ein bisschen Ockhams Rasiermesser. Was ist die einfachere Erklärung? Also in dem Fall weiß ich nicht, was sie erklärt. Ich glaube, sie versucht irgendwas zu erklären. Ja, ich würde hoffen, weil also es waren zwei. Die sind doch mal zusammengestoßen. Du machst halt große numerische Modelle, ne, und sagst, ich mache jetzt einfach, rechne jetzt einfach 100 Mal diesen Einschlag und da passieren einfach unterschiedliche Dinge, je nach Anfangsbedingungen, die man ja nicht genau kennt. Eine interessante Hypothese, von der ich ein bisschen genauer gelesen habe, das ist eine aus dem Jahr 2018. Die geht davon aus, dass sich um die getroffene Erde direkt nach dem Einschlag so eine riesige donutförmige Schale, also eher so, also kein Ring wie am Saturn, sondern eher so ein dreidimensionales Gebilde aus extrem heißem Gesteinsdampf und Schmelztröpfchen gebildet hat. Und diese Schale, die vermutlich so mittel immer noch über 2000 Grad heiß war, wäre wie so eine dichte Atmosphäre aus gasförmigen Silikat und Metallen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Also das sind sicher keine geologischen Zeiträume, aber über, keine Ahnung, Monate, Jahre wäre die dann noch da gewesen. Und bis sie dann genug Energie nach außen abgestrahlt hat und dann stärker gekühlt ist. Ne? Aber am Anfang hätte eben diese Atmosphäre so ganz eigene Stoffbewegungen gehabt. Also bedingt durch Temperaturschwankungen, nach außen kühlt sie, nach innen verliert sie Material in Richtung Erde. Und wie in so einer Lavalampe gibt es dann auch noch Konvektionsströme, was erklären kann, dass manche Stoffe wie Sauerstoff sich perfekt vermischen, ja, weil Sauerstoff auch chemisch ja sich sehr gut bindet, aber auch sozusagen recht uniforme Eigenschaften hat. Also der ist sozusagen überall gleich, Während manche Metalle wie Zink oder Cadmium sich eher in Richtung Erde oder eher in Richtung des späteren Mondes absondern, eher draußen bleiben. Und so eine Silikatatmosphäre, die haben die Forscher als Synestia bezeichnet. Übrigens, Hestia ist die griechische Göttin von Heim und Herd. Ja, weiß ich, mit Feuer und so. Genau, und Syn bedeutet zusammen, also es wäre sozusagen der gemeinsame Herd von Erde und Mond. Also ist es Synhestia oder Synestia? Moment, also Synestia, also das H haben sie da rausgekürzt. Aber der Wortursprung ist Hestia. Ich kenne dazu nur noch eine weitere ziemlich Heavy-Metal-Band, die okay. heißt, also ein Projekt, das heißt Synestia, von daher. Ah ja. Ja. Träumchen. Also Metal und unser Sujet, die gehören einfach zusammen. Wir stellen es immer wieder fest. Aber genau, dieser Herd, ne, also diese donutförmige Struktur, in dem wird eben all das gebacken, aus dem schließlich der Mond kondensiert und zusammenklumpt, aber auch der Erdmantel und seine heutige Zusammensetzung erhält, aber halt mit gewissen Unterschieden. Ob es diese Synestie gegeben hat, wissen wir nicht. Na, aber das wäre ein weiteres Modell. Ich find, das klingt recht elegant. Ja, damit bin ich fast durch mit meiner Geschichte der Mondentstehung. Zwei kleine Aspekte will ich noch erwähnen. Und du müsstest doch verraten, wann das Ganze gewesen sein soll. Genau, das kommt jetzt. Genau, wann ist das passiert? Dafür nutzt man verschiedene radiometrische Isotope. Ich habe ja vorhin die ganze Zeit über Isotope geredet. Das sind meistens stabile Isotope. Ne? Also es gibt gerade bei größeren Atomkern meistens eine ganze Zahl von 5, 6, 7 verschiedene Isotope. Manche sind radioaktiv, aber einige sind auch stabil. Das heißt, die sind auch über die Zeit, verändern sich nicht. Aber es gibt eben auch diese radiometrischen Isotope, die zerfallen mit verschiedenen Halbwertszeiten, die sich dadurch als geologische Uhren über sehr lange Zeiträume eignen können. Die Ungenauigkeit bei solchen Prozessen, die jetzt Milliarden Jahre her sind, sind natürlich groß. Und man kann damit auch nur den Zeitpunkt bestimmen, als das Material an der heutigen Mondoberfläche fest geworden ist. Na, also man muss sozusagen die Entstehung eigentlich trennen vom Mondvulkanismus, der ja später stattgefunden hat als die Entstehung. Und hinterher gab es vielleicht auch noch ein paar kleinere Einschläge, die auch immer mal noch was aufgeschmolzen haben. Insofern ist das nicht so einfach. Aber wenn man jetzt sehr viele Daten in den Topf schmeißt und sich mal anguckt, dann sieht man, es gibt schon so grob ein Erstarrungsalter für den gesamten Mond oder rückblickend ein Hochtemperaturereignis, was eigentlich überall auf dem Mond stattgefunden hat. Und das war so im Bereich von 4.500 Millionen Jahren bis 4.350, ne? Also 4,5 Milliarden bis 4,35 Milliarden. Also recht bald nach der Entstehung der Erde oder des Sonnensystems als Ganzen. Genau. 4,5 ist auch so das Alter, was für die Erde geschätzt hat. Bisschen frag mich nicht, wie man das berechnet hat, aber ich vermute, das ist ähnlich, aber es war irgendwas mit Chondriten auch noch und so. Ja, das kannst du sowieso mal, weil das war ja das Ding, wo die Geologen die Astronomen so geärgert haben, weil die Astronomen so, das Sonnensystem ist voll jung. Und dann kamen die Geologen um die Ecke gebogen und haben gesagt, nein, ist aber schon über 4 Milliarden Jahre alt, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, von daher. Genau, und was in der Bibel steht, stimmt nicht. Mensch. Ja, ja, genau, das mache ich mal wann anders. Aber hier wichtig, also es liegt beides nah beieinander und das klingt auch plausibel, denn ganz am Anfang des Sonnensystems dürften eben manche Planetenbahnen auch noch ein bisschen instabiler gewesen sein als heute. Da gab es noch Verschiebungen und Störungen und deswegen können eigentlich auch nur in der Zeit so richtig große Zusammenstöße noch stattgefunden haben. Ja, es war halt allgemein noch nicht so langweilig wie heute. Ein paar hundert Millionen Jahre später war das dann schon alles eigentlich beliebig unwahrscheinlich. Cool wäre es natürlich, wenn wir auch Gesteine von vor dem Einschlag finden könnten. Entweder von der Protoerde oder von Thea. Aber bis es jemand schafft, bis an den Grund des Erdmantels zu tauchen, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, weil da einfach zu viel kaputt gegangen ist außenrum. Der Zusammenstoß hat die Protoerde rundum aufgeschmolzen und ja, das Material des Mondes wurde ja auch erst lange danach überhaupt fest. Und ganz zuletzt, mein letzter Punkt. Ich will noch auf eine Frage vom Anfang zurückkommen. Die Frage ist vor allen Dingen, bedeutet das irgendwas, dass er so ungewöhnlich groß ist, verglichen mit anderen Planeten. Also ist das was Besonderes? Vor 40 Jahren konnten uns Forschende ja nur mit den anderen terrestrischen Planeten des Sonnensystems vergleichen. Also ist so ein Einschlag zweier Planeten wahrscheinlich? Oder ist er im Gegenteil extrem unwahrscheinlich? Ne? Also ist das irgendwie was, was die Erde vielleicht auch auszeichnet? Hier geh ich heute nicht rein. Ne? Also die Frage entsteht auf der Erde Leben vielleicht auch nur, wenn man so einen Mond hat? Das ist ein komplett eigenes Thema auch noch. Das wollte ich jetzt heute auch nicht auch noch anreißen. Aber wie wahrscheinlich ist so ein großer Einschlag auf so einen Planeten wie der Erde? Da gibt es zwei Zugänge zu. Einmal kann man natürlich heute diese chaotischen Prozesse der Planetenbildung simulieren. Und die ergeben, dass Planetenkollisionen während der frühen, tumultösen Phase eines Planetensystems schon immer mal wieder stattfinden. Allerdings kommen dabei längst nicht immer auch stabile Orbits eines Mondes um einen Planeten heraus. Also es ist auch denkbar, dass das nur so ein Streichschuss ist, dann fliegt der andere weiter oder wie heißt denn das? Also sie stoßen zusammen und fliegen weiter oder es bleibt gar nicht genug Material übrig. Also das hängt ab von Geschwindigkeiten, von Winkeln und solchen Sachen. Aber was man mittlerweile machen konnte, was ich auch ziemlich cool finde, ist die Reste schwerer Zusammenstöße in anderen Planetensystemen nachweisen. Da gibt es ein Paper aus dem Jahr 2009, da hat man mit dem Spitzer Weltraumteleskop, was ja ein Infrarotteleskop ist, an einigen nahen Sternen Scheiben gefunden. Also das weiß man schon, also daher weiß man überhaupt, dass dieses Modell ganz gut klappt, ne? Dass es diese Scheiben gibt, aus denen Planeten entstehen. Aber man hat in Planetensystemen Scheiben gefunden aus siliziumreichem Gas. Und dieses warme, siliziumreiche Gas deutet darauf hin, dass sich dort vor nicht allzu langer Zeit, geologisch gesprochen, so eine planetare Kollision ereignet haben muss. Und das heißt, Gesteinsplaneten stoßen schon mal zusammen und mit etwas Glück kommt dabei eben auch ein guter Mond mit einem freundlichen Mondgesicht heraus. Hurra! Hurra! Ja, und das war meine Geschichte für dich. Dankeschön! Jetzt habe ich das Lied vom Anfang schon total vergessen, aber du hast gesagt, die Recherche dafür war so frickelig oder so. Warum oder inwiefern? Weil eben die Details so gemein sind oder? Ehrlich gesagt wusste ich relativ wenig darüber. Das ist dann immer so ein bisschen frickelig. Ne? Das kennst du sicher auch. Also wenn man grob die Entstehungsmodelle hatte ich schon mal gehört, aber wie diese Argumentation dann genau funktioniert. Und da gibt es so sehr viele Details, wo dann immer die Frage ist, sind die jetzt für die Geschichte wirklich wichtig? Ne? Und das sind dann auch so diese geologischen Fragen des Materials, wo du mich ja dann gelöchert hast. Sorry. Wo ich mich dann auch entschieden habe, nee, das ist vielleicht gar nicht wichtig. Ne? Also wichtig ist, es gibt diese Signaturen und die vergleicht man und manchmal weichen sie ab und manchmal sind sie ähnlich. Was ich, glaube ich, vergessen habe zu sagen, ist, warum Sauerstoff? Fällt mir gerade noch ein. Das wollte ich eigentlich noch gesagt haben. Warum Sauerstoff ein gewichtiges Argument ist. Sauerstoff ist das häufigste Element in jedem festen Körper des Sonnensystems. Deswegen sagt das schon sehr viel aus. Ne? Also auch die Erde besteht zu, das häufigste Element der Erde ist Sauerstoff. Wenn man das gesamte Volumen sich anschaut. Und weil alles irgendwie sich an Sauerstoff bindet irgendwie. Ne? Also von der Masse her, weil. Von der Masse her, genau. Ja, von der Masse her. Ja, aber macht das nicht auch Sinn, weil kommt nicht ein Stern wie unsere Sonne, wenn die Elemente herstellt, die kommt doch sowieso auch nur bis zum Sauerstoff, oder? Da war doch was. Das musst du wissen, ja. Das müsste ich wissen, ja. Wie heißt dieser Zyklus? HCO. HCO, genau. Ja, das machen sie. CNO, CNO. CNO, genau. Kohlenstoff. Da ist ein Zyklus, ist egal, wo du anfängst, oder? Ja, nee, muss ich auch mal irgendwann eine Geschichte drauf machen. Ich finde halt diese ganze Sache, Teufel steckt im Detail, da vor allen Dingen, ich glaube halt, also ich persönlich, was ich wirklich glaube, ich glaube, das wird nie komplett zufriedenstellend abschließend gelöst werden, weil du ja nur diese eine Stichprobe hast. Das ist jetzt nicht so, als ob wir 5 solche Dinger im Sonnensystem hätten, wo man dann direkt vergleichen könnte und halt auch, es ist halt auch einfach schon 4,5 Milliarden Jahre her. Na, also du wirst es nie komplett rekonstruieren können, wie, wo, was. Und deshalb glaube ich halt, du wirst da nie alle Detailfragen zufriedenstellend beantwortet kriegen. Aber ich glaube, in der Mondgeologie steckt noch ein bisschen Musik. Also ich glaube, auf dem Mond kann man noch mehr Orte beproben. Ne? Ja, auf jeden Fall. wenn man wirklich vielleicht auch mal mit Menschen zurückkehrt, die dann vielleicht auch noch ein bisschen länger da bleiben und ein bisschen mobiler sind als bisher, oder irgendwelche Roboter, die mobiler sind. Also was die Chinesen machen, finde ich auch so Wahnsinn, dass die da irgendwie, die Sowjets haben ja in den 70er Jahren mal ein paar Gramm mit einem Rover zur Erde zurückgeschossen. Ja, ne? Das war aber, volles Gedümpel. Aber die Chinesen, die ist ja demnächst schon wieder Sample Return, glaube ich, dran. Ne? Also die bringen ja gleich ein paar Kilo mit und das funktioniert bei denen auch. Also und die haben ja auch, also wissenschaftlich ist das alles gut geplant, ne? Also die gehen dann auch an Orte, wo man einfach sagt, das hätten wir gern mal noch gesehen. Das ist jetzt, das weicht von dem ab, was man bei Apollo so gemacht hat. Und das, also ich glaube, also der Mond ist ja sowieso aus irdischer Sicht interessant, weil wir haben halt Plattentektonik und Erosion, ne? Also das, die Orte, wo man irgendwie so die ältesten Gesteine auf der Erde findet, die irgendwie über, keine Ahnung, über 3 Milliarden Jahre alt sind, das ist ja ein verschwindend geringer Teil der Erdoberfläche. Und auf dem Mond ist ja fast alles so alt. Insofern, ich glaube, da kann man schon noch was reißen. Ja, was mich sowieso eine andere Frage, was ich mir mal immer gefragt habe, was nichts mit dem Mond zu tun hat, wo ist denn das älteste Gestein oder wo ist die älteste Stück Oberfläche in Deutschland? Ist das alles gleich alt? Nee, da gibt es große Unterschiede. Ja, eben, genau. Wo ist der älteste Teil? Das ist so. Also ich meine, klar, nicht so in Australien, wo ich ein paar Milliarden Jahre zurückgehe und die Alpen sind ja eh sehr, sehr jung, aber gibt es irgendwo eine Region in Deutschland, wo ich ja das Älteste, das muss es ja irgendwo geben, wenn du sagst, so nee, ist nicht alles gleich alt, dann wo ist das älteste Stückchen? Eine Rechercheaufgabe für den Karl. Tada, so viel. Aber erstmal, jetzt habe ich dir ganz viele lästige Fragen gestellt, jetzt darfst du mir hoffentlich genau, nicht lästige Fragen, oh Gott, du reibst dir schon die Hände. Nein, ganz liebe Fragen. Ganz liebe Fragen. 5 ganz liebe Fragen. Frage 1. Was ist merkwürdig am Erdmond? Seine Größe. Seine Größe, seine Masse im Vergleich zur Erde, verglichen mit allen anderen Monden im Sonnensystem, verglichen zu ihren Planeten. Genau. Was ist die Idee von George Darwin zur Entstehung des Mondes? Im Grunde genommen hat er sich die Erde wie eine matschige Tonkugel vorgestellt, die ein bisschen sich zu schnell dreht und wo deshalb dann Material aus dem Mantel in die Umlaufbahn geschleudert wurde, was dann den Mond gebildet hat. Allerdings nicht aus Ton, ja. Ja. Frage 3. Nenne noch 2 andere Hypothesen, wie der Mond entstanden sein könnte. Hypothese Nummer 1 ist reiner Zufall. Es ist einfach nur Erde und Mond hätten sich unabhängig aus der großen Gaswolke gebildet und dann hätte die Erde den Mond randomly eingefangen. Das ist Hypothese Nummer 1. Und die zweite Hypothese ist eine Hypothese, die ich beruhigt unter bescheuerte Gedanken der Gewissenschaft abhaken kann, nämlich dass es am unteren Erdmantel eine riesige Explosion gab, eine Nuklearexplosion, weil ein natürlicher Atomreaktor in die Luft wortwörtlich gegangen wäre und dann dadurch den Mond gebildet hätte. Genau. Frage Nummer 4. Was brachte die Wissenschaft letztlich zu ihrem Heureka-Moment der richtigen Erklärung? Eine Umfrage auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Ja, wenn du mit einem Ereignis anfängst und einem Monat, da habe ich noch in meinen Stuller gesabbert zu dem Zeitpunkt. Nein, ich glaube, der Heureka-Moment kam in dem Moment, wo anhand von Mondgestein klar war, dass der Basalt auf dem Mond und der Basalt auf der Erde schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr ähnlich ist. Also sie besteht aus dem gleichen Material. Genau, und dann hat man noch ein bisschen Geophysik gemacht und Erdbeben und den Mondkern vermessen. Aber das mit dem Material war wichtig. Und meine letzte Frage: Welche Fragen um die Mondentstehung sind heute noch offen? Wieso, weshalb, warum und ob das auch noch immer nicht, also die Detailfragen sind vor allen Dingen offen, weil man hat dann trotzdem Unterschiede festgestellt, wo man sich fragt, wie kann das sein? So Fragen, ich glaube auch wieder Einschlagwinkel zum Beispiel ist, ne? Streichschuss oder so. Und was auch noch offen ist, wie ungewöhnlich das eigentlich ist für einen Gesteinsplaneten wie die Erde. So. Genau. Ja. Gut. Ha. Tada. Ich fühle mich voll accomplished. Alles richtig gemacht. Beantwortet. Gemacht weiß ich nicht, aber beantwortet. Gemacht auf jeden Fall auch. Hurra. Ja. Dann vielleicht, ich habe nochmal nachgeguckt, also vielen Dank an Uwe, der mir dieses Thema vorgeschlagen hat. Ich glaube, es ist schon 1-2 Jahre her, aber so ist das manchmal.